Ich muss langsam hinterfragen, ob das Rappen meinen Sinn ergibt. Ich trete auf der Stelle, bring die Scheiße hinter mich. Ich reiße mir den Arsch auf. Doch am Ende bleib ich weiter stehen. Und was in diesem Lied hier steckt, kann von euch doch keiner sehen. Seid leise, lebe wohl und kehre dir den Rücken zu. Noch einmal will ich bei dir sein, höre meinen Stücken zu. Du hast mich oft begleitet auf dem Weg und dafür danke ich dir. Es fällt mir auch nicht leicht, doch fuck verdammt, ich kann nicht mehr. Hab alles in den Traum gepackt. Heute ist der Traum geplatzt, das Licht ist nun erloschen. Die letzte Kerze ausgemacht, im Dunkeln schreibe ich diesen Brief. Das letzte, was du von mir hast, er wird nicht lange bleiben. Denn da vorne kommt die Nacht, sie wird mir dann entreißen. Was ich jahrelang als Hoffnung sah, du bist so weit entfernt. Doch gerade jetzt auch doch so nah, ich werde dich in Ehren halten. Innerlich bin ich bei dir, ich rappe zwar nie wieder, doch werde dich auch nicht verlieren. Träume kommen, Träume gehen. Was dann passiert, werden wir sehen. Wenn es so kommt, wie wir wollten, wollten wir vielleicht nur träumen. Träume kommen, Träume gehen. Was dann passiert, werden wir sehen. Wenn es so kommt, wie wir wollten, wollten wir vielleicht nur träumen. Diese Tage sind so lang, doch für dich ist nun kein Platz mehr hier. Tut mir leid, ich kann nicht anders, auch wenn ich hier fast erfrier. Oft denk ich zurück an die Zeit, als ich noch glücklich war. Der Text und du und ich, yeah. Damals stand ich schüchtern da. Heute ist alles weg, weil ich einfach nicht mehr kann. Das Leben steht im Vordergrund und Rappen stellt sich hinten an. Ich musste mich entscheiden, das ist nun daraus geworden. Dieses letzte Lied, ich war für Applaus geboren, heute geb ich auf. Keiner wird noch an mich denken, also werd ich meiner Seele einfach diesen Abschied schenken. Besser für uns alle, wenn ich einfach mal zur Ruhe komm. Doch geh nicht einfach so, sei bei mit einem guten Song. Noch einmal will ich Leute hören, die auch die Musik verstehen, die auch meine Lyrics schätzen, nur dass es um Liebe geht. Ich werde Rap in Ehren halten, innerlich bin ich bei ihm. Er fliegt zwar nun davon, doch meine Seele lässt ihn nicht so ziehen. Träume kommen, Träume gehen. Was dann passiert, werden wir sehen. Wenn es so kommt, wie wir wollten, wollten wir vielleicht nur träumen. Träume kommen, Träume gehen. Was dann passiert, werden wir sehen. Wenn es so kommt, wie wir wollten, wollten wir vielleicht.